Kundgabe 2399. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.7.1942. Fürchtet nicht, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten wollen, doch die Seele nicht töten können. Denn diese können euch keinen geistigen Schaden zufügen, sondern nur den Körper bedrängen. Der Körper aber vergeht. Und so die Seele darin Gott angehört, wird sie nach des Leibes Tode zum ewigen Leben erwachen. Denn dann kommt erst ihr eigentliches Leben. Und so ihr dies bedenket, werdet ihr auch die rechten Streiter sein für Gott. Ihr werdet seinen Namen bekennen vor aller Welt und nicht furchtsam, unverzagt den Namen des Herrn aussprechen. Gebet eure Seele Gott zu eigen. So kann die Welt ruhig den Körper euch nehmen. Sie kann euch mit dem Tode bedrohen. Und es wird euch dies nicht berühren. Bringt euch doch der Leibestod der ewigen Glückseligkeit näher. So ihr aber das irdische Leben nicht verlieren wollt, müsset ihr eure Seele hingeben und den Herrn Jesus Christus verraten. Die irdische Macht aber kann euch nicht das Leben um einen Tag verlängern, so Gottes Wille es anders beschlossen hat. Denn er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist, dem alles untertan sein muss, im Himmel und auf Erden. Und wenn es ihm gefällt, so beendet er das Leben. Nicht aber, dass er ein Haar krümmen lässt denen, die sein Wille noch auf Erden benötigt. Nichts vermag die irdische Gewalt, wenn es der göttliche Wille nicht zulässt. Alles aber kann der göttliche Wille zu Wege bringen, und also kann er auch die Menschen schützen, die sich ihm hingeben. Und dies sei euch Trost und erfülle euch mit Zuversicht, dass ihr im Schutze dessen steht, der euch benötigt zum Wirken für ihn. Sein Wille kann die irdische Macht hindern, auszuführen, was sie plant. Die irdische Macht aber kann nimmermehr auf den Willen Gottes einwirken, und folglich ist sie machtlos, so Gott seine Macht dagegen setzt. Darum banget nicht, sondern glaubet. Seid furchtlos und entschlossen, wenn es gilt, das göttliche Wort zu verbreiten. Denn euren Leib schützet der Herr zugleich mit der Seele, bis eure Mission erfüllt ist auf Erden. Amen.